Maya ist nicht tot. Wenn Maya gestorben wäre, hätte sie mir davor Bescheid gesagt. Solche Dinge haben wir immer abgesprochen. Ihr Name sieht lächerlich aus. So schwarz umrandet, wie er da auf dem Brief vor mir steht und ganz ernst tut. Als sei am 20. wirklich ihre Beerdigung. Als würden an diesem Sonntag wirklich sämtliche Angehörige auf dem Dorffriedhof aufkreuzen, Kränze ablegen, Erde in eine Grube werfen und etwas Nettes über Maya sagen. Bullshit. Den meisten würde doch zu Maya überhaupt nichts Positives einfallen. Außer vielleicht ihre fantastischen Brüste. Überrascht werden sie höchstens davon, dass sie jetzt in einer Kiste unter der Erde liegt und sich endlich so benimmt, wie es sich gehört. Wir kommen. Von Ronja von Rönne. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilenmann. Als Absenderin steht Mayas Mutter auf dem Umschlag. Aber die hat früher schon kaum mitbekommen, dass Maya lebt. Weshalb es mich wundern würde, wenn sie etwas von Mayas Tod bemerkt hätte. Vielleicht ist lediglich wieder Mayas altes Ich gestorben. Das ist schon 3 oder 4 Mal passiert. Einmal, als sie Buddhistin wurde. Und dann noch einmal, als sie wieder Atheistin oder Kommunistin wurde. Viel hat das nie ausgemacht. Die neuen Maya waren der alten immer ziemlich ähnlich. Das Lachen blieb dröhnend und alles an ihr unbedingt. Ich schreibe das auf Anraten meines Therapeuten auf. Er ist jetzt 2 Wochen weg, im Urlaub. Denn mein Therapeut hat das perfekte Leben. Ich habe nicht das perfekte Leben. Deshalb habe ich den Therapeuten. Erst war alles in Ordnung. Dann waren 2, 3 Dinge nicht mehr in Ordnung. Plötzlich wurde ich nachts von einer Panik geweckt, die mir jedes Mal das Gefühl gibt, gleich zu ersticken. Nur, dass das Ersticken nie eintritt. Heute ist meine 2. Sitzung. Ich kann also noch nicht viel über den Erfolg der Therapie sagen. Aber 2 Stunden reichen offensichtlich nicht, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Den Therapeuten hat mir Leonie empfohlen. Seine Praxis liegt ein Stockwerk über ihrem Ernährungszentrum. Als ich den anderen vergangene Woche von der 1. Sitzung erzählte, sagte Jonas, ich sei seltsam in letzter Zeit. Irgendwie bist du seltsam in letzter Zeit. Und Karl schob hinterher, ich solle mir auch ein paar Wochen Urlaub nehmen. Vielleicht solltest du dir einfach ein paar Wochen Urlaub nehmen. Bei Leonie reagieren sie immer genervt, wenn sie von ihrer Therapie spricht. Kurz vor Ende der Sitzung, während mein Therapeut seine Tasche zusammenpackt, fragt er hastig, ob ich Suizidgedanken hätte. Haben Sie Suizidgedanken? Ich verneine. Schließlich könnte ich mir die Therapie sonst ja gleich sparen. Konzentrieren Sie sich bitte auf Details beim Schreiben. Er würde alles nach seiner Rückkehr zusammen mit mir durchsehen. Vielleicht kommt man so auf die Ursache Ihrer Panikattacken. Es verunsichert mich, dass mein Therapeut ein paar leere Blätter als angemessenen Ersatz für seine Leistungen erachtet. Er schaut auch wenig überzeugend, als er aufsteht, in das Regal hinter seinem Stuhl greift, mir ein blau-gelbes Notizbuch reicht und mit einem Lächeln sagt, See, it's a match. Bisher finde ich meinen Urlaub nicht so schön. Ich möchte die nächsten Tage ungern damit verbringen, Dinge zu hinterfragen. Und das passiert ganz leicht, wenn man plötzlich Zeit hat. Ich weiß auch noch nicht, was ich heute Abend mache. Vielleicht markiere ich etwas mit gefällt mir. Ich wache auf, sitze aufrecht im Bett und denke, ich muss sterben. Und ich will nicht sterben. Und will sterben. Und lese im Internet, das sei völlig normal. Ich soll die Panik einfach zulassen. Es ist sehr still. Durch die Vorhänge fällt trübes Licht von Straßenlaternen. Schatten von Autos fahren die Wand entlang. Ich frage mich, wo Jonas gerade ist, ob er heute bei Karl und Leonie schläft. Die 3 haben sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Seit 2 Wochen geht das so. Seit 2 Wochen kippt alles, was gut war, ins Nicht-so-Gute. Wir sind zu 4. Karl, Leonie, Jonas und ich. Damit wir uns nur zur anderen Seite rollen müssen, um nicht mehr allein zu sein. Und damit es egal ist, auf welche Seite wir uns rollen, weil überall jemand liegt. Ich vermisse Jonas. Ich vermisse Karl. Ich bin eifersüchtig auf Leonie. Meine Mutter sagt, was man liebt, muss man ziehen lassen. Also habe ich den Kontakt zu ihr abgebrochen. Ein Jahr ist es jetzt her, dass ich bei Karl und Leonie zum Essen eingeladen war. In die Wohnung, in der ich zuvor mit ihm gelebt habe. Karl und Leonie waren sehr verliebt. Man hörte aus dem Babyphone das leise Schnarchen von Leonies Tochter Emma Lou. Und Karl versuchte mir zu zeigen, dass ich bei all dem auch irgendeine Rolle spielte. Auch wenn keiner wusste, was das für eine sein sollte. Leonie meinte dann, sie würde spontan einen alten Freund einladen. Dann könnten wir zu viert einen schönen Abend haben. Beim Essen sprach ich wenig. Karl und Leonie hatten sich gerade den Tick angewöhnt, einander zu ergänzen. Karl sagte zum Beispiel, wer hat denn Lust auf Thai? Und Leonie ergänzte, Curry. Und dann lächelten sie sich an, als teilten sie ein Geheimnis, eine eigene Sprache. Ich sah wütend auf den Topf und aß von dem Curry, bis absolut nichts mehr übrig war. Leonie erzählte mir, ich müsse wieder Liebe zulassen. Ich nehme dir ja nichts weg. Man könne Liebe unmöglich als Besitz betrachten. Die Liebe ist nämlich wie ein Vogel, der stirbt, wenn man ihn einsperrt. Als wir beim Nachtisch waren, klingelte es. Es war ein Mann. Er hieß Jonas, hatte regennasses, braunes Haar und einen verhuschten Blick. Ich rief in die Küche, dass ich mich verliebt hätte, sie bräuchten sich keine Sorgen mehr zu machen. Am Anfang war Jonas nicht überzeugt von unserer Viererideee. Einige Tage reichte ich ihm völlig aus. Doch bei einem Abendessen wenige Wochen später änderte er seine Meinung plötzlich. Als ich die Teller in die Küche trug, sah ich Leonie auf der Küchenzeile sitzen und Jonas, wie er vor ihr stand und ihr kurz über die Wange fuhr. Ich verließ die Küche schnell. Eine Gabel fiel zu Boden. Ich hob sie nicht auf. Und später trafen wir zu viert die Abmachung, dass es innerhalb unserer Gruppe keine Grenzen geben sollte. Dass also jede emotionale und sexuelle Konstellation zwischen uns erlaubt wäre. Ich schreibe Maja und frage sie, was der Brief soll. So viele Tage liegen vor mir, bis ich wieder arbeiten muss. Und warten faulig darauf, mit Erlebnissen gefüllt zu werden. Heute schleppt sich dahin und will einfach nicht morgen werden. Wir liegen zu viert auf der Couchlandschaft und sehen auf den Fernseher und streiten über Zeug, das uns beschäftigt, weil uns sonst wenig beschäftigt. Es geht vage um Politik, Popkultur, Geschlechterrollen und Literatur. Ich glaube, wir sind dem Poststrukturalismus entkommen seit gestern. Karl öffnet eine Flasche Sekt, schenkt uns ein und lehnt sich zurück. Das ist Quatsch, sagt Jonas. Wir diskutieren, bis Leonie anfängt zu weinen, weil sie nicht weiß, was Poststrukturalismus ist. Und überhaupt bist du nur mit mir zusammen, weil ich schwarz bin. Blödsinn. Das ist auch Rassismus, nur halt positiver. Aber positiv heißt noch lange nicht gut. Man ist ja auch nicht erleichtert, wenn der HIV-Test positiv ausfällt. Keiner lacht, weil der Witz alt und geschmacklos ist. Und wir sind jung und geschmackvoll. Zwischendurch kommt Leonies Tochter ins Zimmer und spielt eine Runde Stein, Schere, Papier mit Jonas. Emma Lou redet nie. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, sie jemals etwas sagen gehört zu haben. Leonie sagt, das sei eine späte Trotzphase, weil Emma Lou nicht wie die anderen Kinder Süßkram in den Kindergarten mitbekommt. Die Anlage für Fettleibigkeit wird schon in den ersten Lebensjahren gelegt. Leonie muss das wissen. Sie verdient mit hübsch maskierter Essstörung schließlich ihr Geld. Sie selbst isst meistens nichts oder Ungesundes. Am liebsten Cheeseburger ohne Gemüse. Selbst das Gürkchen poolt sie ab. Und dreimal die Woche steht sie vor dicken Frauen, lächelt hinreißend und spricht von ausgewogener Ernährung. Die Stadt ist trostlos. Generell urbanes Leben ist ober. Karl redet, aber niemand scheint ihm noch zuzuhören. Als die zweite Flasche Sekt leer ist, geht Leonie ins Schlafzimmer. Jonas begleitet sie. Karl will folgen. Aber Leonie schüttelt nur lächelnd den Kopf. Karl setzt sich wieder. Ein bisschen zu abrupt. Glück bedeutet auch, loszulassen. Wollen wir nicht wieder ans Meer fahren, Karl? Ich will an die Küste. Zu Karls Strandhaus mit Pool im Vorgarten und Küche mit Induktionsherd. In das Haus fuhren wir früher immer, wenn etwas schlimm war. Karl sagte zum Beispiel, er finde meinen Job albern. Wir fuhren ans Meer. Ich sagte, enge Jeans stünden ihm nicht. Wir fuhren ans Meer. Er sagte, ich solle gefälligst auch mal abwaschen. Wir fuhren ans Meer. Ich sagte etwas, wir fuhren ans Meer. Karl sagte nichts, wir fuhren ans Meer. In dem Jahr bekam er von seinen Eltern, denen das Haus gehörte, zu Weihnachten ein Päckchen. Darin die Haustürschlüssel und eine Besitzurkunde. Wir freuten und umarmten uns und fuhren eine Weile nicht mehr ans Meer. Das Meer ist sicher eine gute Idee. Als Jonas und Leonie wieder aus dem Schlafzimmer kommen, stimmen sie begeistert zu. Maja hat immer noch nicht auf meine E-Mail geantwortet. Vielleicht hat Maja ihr E-Mail-Passwort vergessen. Vielleicht ist sie nach Nordkorea ausgewandert. Vielleicht ist sie in einer Psychiatrie. Vielleicht antwortet sie deshalb nicht auf meine Mail. Sie hat immer gesagt, dass sie mal in der Psychiatrie landen werde. Allein schon, weil da alle vernünftigen Menschen irgendwann landen. Luisa, meine Mitbewohnerin, ist seit heute weg. Ich muss für einige Wochen fort. Wohin fährst du? Na, Urlaub. Sie nimmt meine Regenjacke vom Haken und drückt mir eine Schildkröte in die Hand. Hier. Ich blicke die Schildkröte an. Die Schildkröte schaut zurück, als sei sie schon längst ausgestorben. Ich wiege sie. 390 Gramm. Ich verliere 390 Gramm häufig. Ich binde ihr also einen Heliumballon um. Jetzt schwebt auf Hüfthöhe ein gelber Ballon durch die Wohnung. Keine Mail von Maja. Ich schreibe ihr, du antwortest nicht. Aber das weiß sie wahrscheinlich. Der Tag fängt böse an. Mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen. Und all den Gedanken, die man sonst so hat, um sich zu Recht Mensch nennen zu dürfen. Auf meinem Telefon eine Nachricht meiner Agentin, ob ich schon im Urlaub sei. Und wenn nicht, ob ich wenigstens kurz zu einem Vorsprechen gehen könne. Ich kann. Die Castingfrau fragt, ob ich Lust auf was Verrücktes hätte. Ich sage, ja klar. Später der Anruf. Bin festgebucht für die Supershopper. Für die Show muss ich mit drei dicken Hausfrauen einkaufen gehen. Und später werden sie genauso wie vorher aussehen, nur mit anderen Klamotten und besser belichtet. Später rufe ich Karl und Leonie an. Aber Karl flucht nur, er habe gerade keine Zeit. So funktioniert eine Viererbeziehung natürlich nicht. Im Hintergrund hört man ein regelmäßiges Wummern. Leonies Kopf gegen die Tapete. Das macht sie häufig. Karl hält dann ein Sofakissen zwischen ihre Stirn und die Wand. Emma Lou? Karl fixiert den Rückspiegel so, dass er die Kleine im Blick hat. Emma Lou, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Er, Jonas und Leonie haben mich am Nachmittag abgeholt. Lass uns über den Tod sprechen. Und jetzt sag mal, hast du Angst vor dem Tod? Nehmen wir an, deine Mutter stirbt. Was würdest du machen, Emma Lou? Würdest du deinen Vater suchen wollen? Emma Lou schweigt. Leonie fängt zuverlässig an, leise zu weinen. Emma Lou, du hast verdammt nochmal zu antworten, wenn Erwachsene mit dir sprechen. Jonas schnallt sich los und öffnet die Autotür. Meine Fresse! Er hebt Emma Lou aus dem Sitz. Wir drei steigen aus. Jonas trägt die wimmernde Emma Lou über die Leitplanke auf die anschließende Wiese. Ich laufe hinterher, stolpere fast. Meine Brust brennt vor Zuneigung. Das ist Jonas. Das ist der Sommer. Am Abend im Haus am Meer schlafen wir alle zusammen ein. Eine Hand fährt mir durchs Haar. Und Jonas erklärt, dass das alles okay sei. Wir seien die Generation, die aufarbeitet. Das heißt Epigenetik. Wir seien die wohlbehütetste und depressivste von allen Generationen. Wir verarbeiten die Kriege unserer Großeltern. Wir müssen uns freistrampeln durch totale Emotionalität. Und Verzeihlichkeit. Dass das alles nur Gerede ist, wissen wir. Und es macht nichts. Heute haben wir alle gut performt. Unsere Rollen gefunden, die schon am Morgen wieder bröckeln würden. Natürlich ist es nicht die Epigenetik. Natürlich ist es unsere neurotische Hyperreflexion, das ständige Hinterfragen der eigenen Rolle, die manische Beschäftigung mit uns selbst, die Zeit, die sich öde und unendlich vor uns ausbreitet und die vage Langeweile unserer sandigen Leben. Maja wohnte mit ihrer Mutter in einem alten Bauernhaus, etwas außerhalb des Dorfzentrums, dort, wo die Straßen nicht mehr von Laternen beleuchtet wurden. Ihre Mutter schlief entweder betrunken auf dem Sofa oder war für Tage und Wochen verschwunden. Alleine war es der unheimlichste Ort der Welt. Mit Maja der schönste. Es gab ein Zimmer, in dem nur ich bestimmen durfte. Wir gingen selten hinein. Meistens, wenn wir uns gestritten hatten, wenn Maja einen ihrer schlimmen Wutanfälle hatte und ich erst weinte und mich dann schämte und dann gar nichts mehr sagte. Die Idee war im Prinzip gut, aber immer wenn wir in dem Zimmer waren, wurde mir klar, dass ich nicht bestimmen wollte und mich wieder nach Majas Dominanz sehnte. Einmal in etwa schleppte sie mich zu Herbert. Wir hatten ihn auf dem Kauflandparkplatz kennengelernt. Herbert kam regelmäßig, um eine Tüte Pombeeren und Wodka zu kaufen. Er brachte uns immer zwei Bier mit. Und immer verdrehte Maja die Augen, knickste vor ihm und sagte: Du bist der einzig gute Mensch, Herbert. Herbert wurde rot und stotterte, dass wir eigentlich viel zu jung für Alkohol seien. Einmal flüsterte Maja zurück: So jung sind wir gar nicht. Dann beugte sie sich zu ihm und sagte: Wir seien immerhin alt genug für Stringtangas. Und zog einen schmalen Streifen ihrer Unterwäsche über den Hosenbund. Ein glitzernder, pinker Strang Stoff, grelle Verheißung und ein paar sehr verzweifelte Herbert-Augen. Ein leerer Parkplatz und Maja. Die Große, die Schöne, die Furchtlose, die beschloss, wir müssten nun mal was erleben und verkündete, wir würden jetzt mit zu ihm gehen. Die Welt gehört uns, sagte sie. Und dann nahm sie mein Gesicht in beide Hände und küsste mich auf die Stirn. Und mir wurde schwindelig. Glück? Glück ist vor allem zu wissen, also zu erkennen, dass man nicht im Unglück ist. Wir liegen am Strand und Karl erzählt etwas von dem neuen Buch, an dem er schreibt. Karls Eltern sind beide angesehene Soziologen. Und nach der Lektüre von Karls erstem Buch, Generation Burnout, schickten sie ihm ein Exemplar zurück, in dem alle Ungenauigkeiten und falschen Rückschlüsse rot markiert waren. Karls zweites Buch dürfen die Eltern nicht lesen, weil es darin um harten Sex geht. Es gibt ein Kapitel, in dem ein Typ Sex mit einem Hund hat. Der Clou ist, dass davon sehr zärtlich erzählt wird. Das soll der Schockmoment sein. Das ist das Million-Dollar-Chapter. Am Abend sitze ich mit Karl und Leonie im Wohnzimmer. Sie blättert in einer Illustrierten. Ich sehe auf meinem Handy nach, ob Maja sich gemeldet hat. Aber bis auf ein paar E-Mails meiner Agentin schreibt mir nur ein nigerianischer Prinz, dass er nicht wisse, wohin mit seinem Geld. Aber ich weiß es auch nicht. Keine Mail von Maja. Leg das Ding doch mal weg, das brauchst du hier nicht. Karl küsst mich. Dann hält sich seine Miene auf. Er läuft in die Küche und kommt nach einer Weile mit einem Müllsack wieder. Gib her. Gib das Handy her. Ich umklammere es. Leonie legt die Zeitschrift beiseite, grinst und schmeißt ihr Telefon in den Müllsack. Wir machen es einfach alle. Sie läuft in ihr Zimmer und holt ihr Tablet. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so eine fantastische Idee ist. Gar nicht sicher. Aber sicher ist, dass wir wieder etwas zusammen machen, was zumindest Karl und Leonie euphorisiert. Also schmeiße ich mein Handy hinterher. Laufe sogar ins Schlafzimmer und hole Jonas Laptop. Karl grinst breit, als ich vom Sofa aus darauf springe. Mit voller Kraft springe ich. Und das Bersten des zersplitterten Bildschirms ist ein Geräusch, das bezeugt, wie sehr wir leben. Einige Stunden später kommt Jonas mit der schlafenden Emma Lou auf dem Arm zurück. Er will noch etwas arbeiten, sagt er. Wo Und als wir ihm erklären, dass das leider nicht möglich sei, wird Jonas wütend. Er hat ja das Geräusch, das bezeugt, dass wir leben, nicht gehört. Heute ist ein Tag, an dem wir besonders darauf achten, nichts umzustoßen. Ein vorsichtiger Tag, an dem man nicht durch Zufall etwas Glitzerndes am Boden findet. Jonas liegt seit vorgestern Abend im Bett. Er redet kaum. Ist es dir draußen zu heiß? Nee, zu draußen. Brauchst du was? Meinen Laptop. Ansonsten Ruhe. Ich möchte ein Kind. Ich bin noch nicht bereit für ein Kind. Wir müssen erst einmal uns retten. Das Kind muss ja nicht von dir sein. Maya hatte immer gesagt, dass nichts schlimm sei, außer allein zu sein. Sie musste es wissen. Am ersten Tag im Gymnasium war sie alleine gekommen, nicht wie wir anderen mit den Eltern. Sie kramte aus ihrem Eastpack einen Zettel, auf dem sie den Klassenraum notiert hatte, ging dann zielstrebig darauf zu und setzte sich allein an ein Pult in der ersten Reihe. Ich setzte mich neben sie und fragte, ob sie in der ersten Reihe sitze, um mehr vom Unterricht mitzubekommen. Und sie antwortete: Nein. Ich sitze hier, weil ich dann die anderen nicht sehen muss. Mir wurde klar, dass es noch eine ganze Weile dauern könnte, bis sie endlich kapieren würde, dass uns eine tiefe und ernsthafte Freundschaft verbindet, bis sie mich zu sich nach Hause nehmen würde. Das Haus, in dem Maya wohnte, war umstellt von Mais. Für uns war er immer hoch. Einmal rannte Maya ins Feld und nach ein paar Metern war sie im Mais verschwunden. Ich rief nach ihr, aber sie antwortete nicht. Am nächsten Tag kam Maya zu spät in die Schule, den pinken Eastpack wie immer über der linken Schulter. Ihr Anblick erschreckte mich. Weil ich felsenfest davon ausgegangen war, dass sie tot sein müsse. Aber sie war nicht tot. Und ich wusste, wenn der Mais sie nicht erledigt hatte, konnte nichts auf der Welt das tun. Ich will heim. Ich kann ja Emma Lou mitnehmen. Das geht nicht. Wir veranstalten eine Party. Ich kenne Jonas nur missmutig. Das ist albern. Er war missmutig, als wir uns kennengelernt haben. Er war missmutig, als ich mich in ihn verliebte. Und noch missmutiger, als er sich in mich verliebte. Das wird schlimm. Eine Party ist genau das Richtige. Da können wir allen zeigen, wie glücklich wir sind. Er sagte, das Schönste ist doch, wenn Dinge wieder aufhören und man endlich wieder in Ruhe arbeiten kann. Wir begreifen einfach nicht, wie gut wir es haben. Manchmal hilft da ein Blick von außen. Ich lege mich neben Jonas ins Bett, krieche zu ihm unter die Decke. Was macht Emma Lou gerade? Was genau ist denn so schlimm? Jonas schüttelt nur den Kopf, als sei ich generell nicht in der Lage, sein Leiden nachzuvollziehen. Dabei kann ich das. Ich verstehe das Herumliegen und nicht aufstehen können und das kurz aufstehen und schnell wieder hinlegen. Jeder Unglückliche denkt, er sei der Einzige auf der Welt, dem es so schlecht geht. Und jeder Unglückliche weiß, dass das nicht stimmt und trotzdem stimmt. Ich weiß nicht weiter. Ich will, dass Jonas Unglück ein großes Missverständnis ist. Etwas, über das wir in ein paar Jahren lachen. Es ist spät. Ich sitze vor Karls Tablet. Keine Nachricht von Maya. Ich habe ihr eben geschrieben, sie solle sich melden und bloß nicht glauben, ich würde am 20. zu einer getürkten Beerdigung fahren. Nur um dann festzustellen, dass es sich eigentlich um ihre Hochzeit handelt. Am Abend schlage ich vor, dass wir uns betrinken. Karl, Leonie und ich gehen in eine sehr düstere Kneipe. Ich trinke an gegen den Winter, in dem Karl mit Yoga anfing, um die Depression in den Griff zu kriegen. Den Winter, in dem er immer öfter fortblieb. Den Winter, in dem sehr klar wurde, dass offene Beziehungen nur eine Rettung für etwas sind, was nicht mehr gerettet werden will. Zumindest von einer Partei nicht. Zumindest von Karl nicht. Gegen den Winter, in dem Karl mich am kältesten Tag von sich wegschob. In dem er sagte, dass er jetzt weniger Sex brauche, weil er seine Mitte gefunden habe. Den Winter, in dem ich lange darauf wartete, dass Karl sich wegen der Mitte von mir trennen und mit ihr ein neues Leben beginnen würde. Den Winter, in dem es klingelte, Karl die Tür öffnete, mich fest in den Arm nahm und mir die Mitte vorstellte. Das ist Leonie, sagte er. Leonie stand in der Tür, einen kleinen Koffer in der Hand, und sagte, dass wir uns sicher gut verstehen würden. Von Maya kommt nach wie vor keine Nachricht. Wann gibst du endlich deinen Job auf? Es hat keinen Sinn, Karl zu widersprechen. Diese Leute machen dich kaputt. Dabei mag ich meinen Job wirklich. Die fressen deine Seele auf. Die machen dich kaputt. Die Menschen am Set und beim Sender sind nett. Und keiner erwartet von mir, dass ich mich selbst verwirkliche. Es ist nicht anstrengend, mit Hausfrauen shoppen zu gehen. Es ist nicht anstrengend, jung und frisch zu wirken. Zumindest nicht, solange man jung und frisch ist. Jonas arbeitet als Grafikdesigner in einer Werbeagentur. Aber im Gegensatz zu mir wird ihm nie mangelnder Idealismus vorgeworfen. Warum redest du ständig auf mich ein und nie auf Jonas? Männer erklären Frauen eben gerne die Welt. Jonas macht wenigstens was Kreatives. Es ist unfair, dass ich ohne Talent unglücklich bin, während er damit Geld verdient. Unglück ist etwas für Leute mit Talent, die darüber Bücher und Songs schreiben können, von denen sich dann Leute ohne Talent, wie ich, verstanden fühlen. Ohne Talent unglücklich zu sein, ist sinnlos. Unglück ist etwas für Menschen, die später in Interviews sagen können, dass sie damals in einer dunklen Phase steckten. Menschen, die niemals Interviews geben werden, sollten diese dunkle Phase nicht haben müssen. Am Nachmittag sitzen wir im Wohnzimmer und besprechen die Feier. Emma Lou kauert auf dem Boden und malt mit Filzstift Hakenkreuze auf 390 Gramm Panzer von einem alten Nachrichtenmagazin ab. 390 Gramm hält ganz still. Leonie sitzt daneben und versucht Emma Lou sanft zu erklären, dass der Adolf Hitler ein ganz böser Mann gewesen ist. Der hat den Kindern die Spielsachen weggenommen. Herr Blödsinn, Leonie, hör doch bitte auf, deinem Kind so eine Scheiße zu erzählen. Jonas steht plötzlich im Zimmer. Komm lieber, wir gehen Muscheln sammeln. Ich lächle. Nicht du, die Kleine. Gehst du mit, Leonie? Ich weiß bei Leonie nie, ob sie darüber nachdenkt, sich die Wimpern zu tuschen oder sich das Leben zu nehmen. Ich glaube, ich möchte wieder ein Handy haben. Für den Job. Und wofür brauchst du den Job? Miete zahlen? Du zahlst hier keine Miete. Aber irgendwann fahren wir wieder nach Hause. Das haben wir noch nicht entschieden. Grinst mal, Leo. Leonie grinst mechanisch und ohne aufzublicken. Tu doch nicht immer alles, was man dir sagt. Du musst dir deine Unabhängigkeit bewahren, um auf lange Sicht attraktiv für uns zu bleiben. Am Abend sind Jonas und Emma Lou immer noch nicht zurück vom Muschelsammeln. Wir sitzen um den Tisch herum. Es wird 10, es wird 11. Es ist längst Schlafenszeit für Emma Lou. Vielleicht sollten wir eine Nachtwanderung machen. Das wäre doch schön, vielleicht an den Strand? Vielleicht trifft man da ja Emma Lou und Jonas. Karl und ich nicken. Das ist eine super Idee. Im Haus finden wir eine alte Taschenlampe. Wir leuchten auf den Boden und gucken uns ganz zufällig um. Wir starren den Sand an, heben ab und zu eine Muschel auf, sagen: Guck mal, die nehme ich mit. Und wissen, dass wir nicht Muscheln suchen, sondern Abdrücke im Sand. Zwei kleine, zwei große. Als ich aufwache, liegt Leonie neben mir. Mein Oberarm ist übersät von Fingernagelabdrücken. Sie muss sich an mich gekrallt haben in der Nacht. Sind Sie zurück? Ich glaube schon. Gut. Ich bin todmüde. Ich schaue auf Jonas Bett. Leer und sauber. Leonie sieht müde aus. Normalerweise schläft sie lange in den Tag hinein. Sie schließt die Augen wieder, lächelt und dreht sich zur Seite. Maya scheintot. Jonas fort. Zu viele Menschen, die verschwinden. Jonas hat das im Griff, oder? Er macht nur einen Ausflug mit Emma Lou, oder? Klar. Leonie nickt und ich sage, es sei sicher am besten, einfach früh schlafen zu gehen. Wenn Jonas sich bis morgen nicht melden würde, könnten wir immer noch die Polizei rufen. Das geht nicht. Stimmt, das geht nicht. Ich frage nicht, warum. Ich ahne, dass ich nicht mehr wissen will. Los, ins Auto, los, ins Auto! Was ist los? Wohin fahren wir? Ins Krankenhaus, Jonas ist da. Jonas sitzt aufrecht auf seinem Bett und spielt mit Emma Lou Uno. Es ist nichts passiert, ich habe mir nur den Kopf angeschlagen. Ich will nichts hören. Ich will kein Wort von dir hören. Wir brauchen ein Willkommen-Zurück-Schild. Warum das denn? Es ist wichtig, wieder etwas Harmonie reinzubringen. Und Jonas gehört eben dazu. Und überhaupt ist bald die Party. Karl verbietet es nicht. Also wird gebastelt. Leonie malt mit Lippenstift auf das Laken. Sie vergisst das zweite L in Willkommen. Emma Lou steht auf und zeigt auf das Laken. Da fehlt ein L. Leonie lässt den Stift fallen und sieht auf. Emma Lou, Emma, Baby. Emma, seit wann redest du? Warum hast du denn vorher nie was gesagt, Emma? Leonie blickt auf und nimmt sie in den Arm. Emma Lou bleibt steif stehen. Sag noch was. Emma, komm, sag noch was. Wahrscheinlich hat vorher einfach nie ein Buchstabe gefehlt. Sag doch noch was, Emma. Karl liest den ganzen Tag. Leonie versucht, Emma Lou weiter zum Sprechen zu bewegen. Sie droht, bettelt, verspricht sogar Eis. Aber Emma Lou schweigt. Fragt nur einmal, wann Jonas wiederkommen werde. Gegen 18 Uhr hält ein Taxi vor dem Haus. Emma Lou stürmt zur Haustür. Und Jonas betritt das Zimmer mit ihr im Arm. Er steht lächelnd unter dem Willkommensschild. Emma Lou flüstert ihm etwas zu. Er nickt und grinst das notdürftig eingefügte zweite L an. Wir sollten hier wohnen. Man muss vielleicht anbauen, aber das kann ich mit dem Buch über das Glück sicher finanzieren. Man kann nach vorne anbauen. Eine Veranda mit Blick aufs Meer. Du würdest ein blau-weißes Kleid tragen. Man kann hinter der Küche einen Arbeitsraum anbauen. Einen gemeinschaftlichen Arbeitsraum mit schweren weißen Vorhängen und der Rekamier meiner Großmutter. Nora, da wo wir früher immer drauf saßen nach der Schule. Mit Mathehausaufgaben, die wir nie gemacht haben. Mit lauter Aufgaben, die wir nie gemacht haben, die uns immer egal waren. Das hier, das war's doch, was wir wollten. Also nicht genau das, aber ein Haus am Meer. Ich will ein Haus am Meer, hast du gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde Schriftsteller, ich werde gut. Ich kaufe dir ein Haus am Meer. Der Tag liegt leer vor mir herum, nur notdürftig strukturiert von Grundbedürfnissen. Schlafen, trinken, essen und darüber nachdenken, dass Sex einst auch dazu gehört hatte. Wir brauchen diese Party. Wenn wir mehr sein wollen als traurige, warme Tiere. Wir brauchen eine Erinnerung daran, wie gut wir es haben. Denn mittlerweile haben wir es alle vergessen. Es muss die beste Feier aller Zeiten werden. Sie muss uns heilen. Sie muss Karl die Neurosen nehmen und mir die Apathie und Jonas die Hoffnungslosigkeit. Wir bröckeln auseinander und das dürfen wir nicht. Nicht diesen Sommer. Wir brauchen eine Feier, die uns die Gleichgültigkeit nimmt. Vielleicht passiert etwas Schreckliches. Vielleicht können wir gemeinsam jemanden aus dem Meer retten oder einen Krankenwagen rufen. Vielleicht gibt es ein Feuerwerk, das wir uns zu viert ansehen können, während alle anderen allein sind. Oder höchstens zu zweit. Wir brauchen irgendjemanden, der uns ein Zeugnis ausstellt, das besagt, wir hätten alles richtig gemacht. Wer das Zeugnis ausstellt, ist letzten Endes egal. Wir brauchen Außenbewertung. Wir haben zu lange keine unglücklichen Menschen mehr gesehen. Wir wissen ja gar nicht, wie gut wir es haben. Der Sommer ist zum Sterben da, sagte Maya, als wir damals am Bach saßen. Und fügte hinzu, dass das natürlich nur für Leute gelte, die den Tod in ihrem Leben vorgesehen hatten. Quatsch, der Sommer ist zum Zelten da, sagte Karl. Und ich grinste, bis ich Mayas strengen Blick bemerkte. Wir betrinken uns jetzt, beschloss Maya. Es ist immerhin die Nacht vor der Schlacht. Am nächsten Tag wollten wir Benedikt erledigen. Maja ließ sich nach hinten ins Moos fallen. Stille ist schön, sagte sie. Ich fand Stille eigentlich ziemlich langweilig. In meinem Zuhause war es immer still. Für Lautstärke sorgten bei uns lediglich Maschinen, Rasenmäher, Staubsauger, Föhn. Weil in meiner Familie niemand redete, beherrschten wir verschiedene Arten von Schweigen. Es gab das Einvernehmliche, das Wütende, das Freundliche, das Höfliche und das Unhöfliche Schweigen. Wenn wir etwas nicht mit Schweigen ausdrücken konnten, drücken wir es gar nicht aus. Dann würde es schon nicht so wichtig gewesen sein. Wenn ich doch mal mit meiner Schwester stritt und sich so etwas wie Leben einstellte, schwieg unsere Mutter uns böse an und wir mussten uns die Hand reichen und auf unser Zimmer gehen. Um die Ernsthaftigkeit unserer Wut auszudrücken, blieb uns nur ein sehr beleidigtes Schweigen. Und so saßen wir im gemeinsamen Kinderzimmer, sagten nichts und warteten, bis man uns zum Essen rief. An spannenden Tagen trat meine Schwester mir während des Essens gegens Bein. Und an sehr spannenden Tagen trat ich zurück. Sonst passierte wenig. Und Maja liebte ich vor allem deswegen, weil sie die Stille beiseite gewischt hatte. Zu unserer Party werden Leute kommen, die Kulturshows im Radio moderieren. Es kommen Comedians mit politischem Anspruch und niedrigen Gagen. Es kommen Kinder von Ex-Tennis-Profis und Schriftsteller, deren Debüts sicher bald erscheinen werden. Es kommen Menschen, die in Agenturen arbeiten und Menschen, die über Leute lästern, die in Agenturen arbeiten. Es kommen solche, die bald glitzern werden und solche, die mal einen Glanz waren und solche, die sich für einen Glanz halten. Nora, zieh dir die Schuhe an, wir fahren in die Stadt. Könnt ihr Balsamico mitbringen? Wann fragen wir Jonas, wo er mit Emma Lou war? Morgen oder von mir aus auch heute. Aber das spielt keine Rolle mehr. Hauptsache, wir sind wieder zu viert. Meinst du, Leonie sagt uns irgendwann, wer Emmas Vater ist? Wir haben noch eine Stunde. Dann müssten sie kommen. Und dann gibt es einen Menschen weniger auf der Welt, sagte Maja. Thomas riss die Augen auf und lachte. Maja sah ihn abschätzig an und sein Blick schnellte zu Boden. Maja sagte mit niedlich verstellter Stimme, vor dem Richter sagen wir dann einfach, aber in Bio haben Sie uns das so erklärt, Herr Richter. Wir sind viel zu viele Menschen und wir wollten nur helfen. Wieso denn, Richter? Du hast gesagt, wir sind nicht strafbar, sagte Karl. Die werden hier gar nicht erst auftauchen. Für die sind wir Kinder. Die nehmen uns nicht ernst. Er zitierte Majas Brief. Wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, kämpft, wo die Wiese den Wald küsst. Das ist peinlich, sagte er. Wir warteten. Irgendwann stand die Sonne direkt über unseren Köpfen. Irgendwann blinkten unsere Digitaluhren stumpf 12 Uhr. Wir hätten ihnen die Mofa-Reifen zerstechen sollen. Irgendwie sowas, sagte Karl. Maja stand auf und schrie. Und du, Nora? Was glaubst du? Glaubst du etwa auch, dass man alles mit sich machen lassen sollte? Ob du auch denkst, das sei schon in Ordnung, wenn irgendwelche Spackos dir auf dem Schulweg hinterherrufen, dein Vater sei ein scheiß Kinderficker. Das findest du okay, oder? Du findest es in Ordnung, wenn Benedikt sagt, du seist eine scheiß Kinderfickerbraut. Ich sagte, Benedikt hat aber nicht meinen Vater beleidigt. Die ersten Gäste treffen schon am Nachmittag ein. Sie bringen Gastgeschenke mit, Blumen und antike Beistelltischchen und schneeweißes Kokain. Wir tragen Stühle nach draußen. Zwei ehemalige Zukunftsforscher bauen einen Feuerplatz in der Mitte des Gartens. Der DJ schleppt seine Plattenkisten auf die Terrasse. Willst du auch? Gib mal. Dann ist alles kurz bitter. Und dann wieder sehr klar. Wir machen ein Spiel. Jeder muss im Laufe des Abends etwas machen, was die anderen vier überrascht. Und die großartigste, überraschendste, mutigste Aktion gewinnt. Was denn? Den Hauptgewinn. Jonas küsst Leonie und Karls Mund zuckt nur kurz, bevor er sich beeilt, mich zu küssen. Aber wir sind zu langsam. Wir sind Nachzügler. Und Karl küsst aggressiv, um unser Verlieren wieder wettzumachen. Ich drücke mich an ihn und schiebe seine Hand unter meinen Rock. Schnelligkeit durch Intensität kompensiert. Wir können immer noch abhauen, sagte Karl einige Tage nach dem Vorfall mit Benedikt. Einfach weggehen, verschwinden. Kinder verschwinden doch ständig. Karl legte den Bleistift beiseite. Wieso sollen wir abhauen? Wir haben nichts gemacht. Wir können nichts dafür, sagte ich. Wir nicht. Aber Maja, du weißt, dass sie es war. Und keiner wird uns glauben, dass sie gefährlich ist. Vielleicht war es ein Unfall, sagte ich. Es ist überhaupt nicht sicher, ob Maja was dafür kann. Wir wissen nicht einmal, ob sie mit dabei war, weil sie wegen dir und deinen blöden Anschuldigungen nicht mehr mit uns redet. Neil lacht grell. Davon abgesehen haben wir Broker Boys einfach viel weniger Zeit. Gebleachte Zahnreihen kommen zum Vorschein. Und unser Drogenkonsum will auch kein Storytelling sein, sondern Mittel zum Durchhalten. Er redet noch eine Weile weiter und ich ruhe mich in wohltuender Passivität aus. Ich plane eine App, ja, die den User beschränken soll. Die Börsencrashs. Warum das alles vorhersehbar war. Weshalb man jetzt in Lizenzkauf-Startups investieren sollte. Niemand hatte es gesehen. Es gab keine Zeugen. Benedikt war nicht der Erste. Dass Unglücke passieren, ist normal. Vor allem, wenn die Brücken so einladend gebaut sind, mit breiten Steingeländern, die nach oben zulaufen und auf dem Mittelpunkt der Brücke, einige Meter über der Fahrbahn, ihren Höhepunkt finden. Es ist normal, dass Jungs darüber klettern. Das sind Mutproben. Mutproben sind normal, wenn man auf dem Land lebt. Benedikt war nicht der Erste gewesen, der über das Geländer balanciert war. Die Ausstellung soll in einem Kaufhaus stattfinden. In einem richtig alten Kaufhaus. In der Mitte des Gartens glimmen die Reste eines Spanferkels vor sich hin. Ein Kurator erzählt mir von einer Mumienausstellung mit dem Titel Sterben später. Ach, das wird so barock. Du musst unbedingt kommen, Herz. Im Übrigen hat vorher so eine nach dir gefragt. Hab den Namen vergessen. Blond war die. Kannte ich aber nicht. Sehr schöne Frau. Ich wollte sie noch fragen, ob ich sie an einen befreundeten Fotografen empfehlen darf. Aber hab sie später nicht mehr gesehen. Auf einmal ist es genauso dunkel wie davor. Nur noch viel dunkler. Eine Woche, nachdem sie Benedikts Körper an dem Ufer, an dem sonst die Hauptschüler saßen, geborgen hatten, sprachen Karl und Maja endlich wieder miteinander. Wir saßen zu viert in der Scheune. Es war das erste von vielen Treffen, die Maja später Gründerzeit nannte. Wer stirbt, wird vergraben, erklärte Maja uns vom höchsten Strohballen aus. Und dann gehört man wieder allen. Man wird Erde und dann Gras. Und das frisst dann eine Kuh, die gibt Milch. Und dann kommt ernsthaft irgendein Mensch und sagt, das sei seine Milch, weil er dafür bezahlt habe. Maja erklärte uns, dass es in Ordnung sei, für Benedikt eine Trauerfeier zu organisieren. Und dass es auch in Ordnung sei, dafür Eintritt zu verlangen. Und so organisierten wir zum zweiwöchigen Todestag unseres Mitschülers die erste richtige Party unserer Schule. Auf der Party sagte sie dann, der Tod sei der Schlaf, der für immer umarmte. Und sie sagte, dass nächste Woche eine weitere Party stattfinden werde. Alle seien eingeladen. Eintritt nur 2 €. Wir fahren zurück in die Stadt. Ich packe nur Emma Lou's Sachen zusammen. Und was wollt ihr da in der Stadt? Ich will nach Hause. Ich meine, es war erwartbar, dass wir zu viert nicht funktionieren. Wir sind 4 Egoisten, die sich vor lauter Angst aneinander klammern, obwohl wir uns eigentlich hassen. Es gibt kein Konzept und es hat nie eins gegeben. Angst vor Alleinsein ist kein Konzept, sondern feige. Es gibt keine Gleichberechtigung bei uns, das ist schlimm. Es gibt keine Fairness, das ist schlimm. Es gibt kein Verantwortungsgefühl. Und das ist schlimm. Aber am schlimmsten ist es, dass es keinerlei Zärtlichkeit gibt. Du, Karl, du bist hier, weil sich sonst keiner erbarmt. Und bei euch beiden habe ich eigentlich keine Ahnung, warum ihr hier seid. Wir mögen uns ja nicht mal besonders. Das ist mir egal. Andere mag ich noch weniger. Was erwartest du? Wenn dir das hier reicht, dann mach dich weiterhin kaputt. Unsere Traurigkeit ist nicht noir oder intellektuell, sondern nur traurig. Aber wir vier für immer gegen den Rest der Welt? Naja, dann sind es eben wir drei. Das ist immerhin mein Kind. Mein Kind ist das, das Jonas da mitnehmen will. Mein Kind! Es ist noch immer Sommer, als Karl die Hände hebt, zu Boden geht und Leonies Schläge dumpf und unkontrolliert auf seinen Brustkorb niederprasseln. Ich gehe nicht dazwischen. Mein Kind, das nie mit mir spricht. Mein Kind, das lieber mit dem gestörten Depressiven abhauen will. Mein Kind, mein Kind, mein Kind. Und du bist ein Monster, ein Monster. Hier geht es um nichts als um dich. Emma Lou ist mein Kind, mein Kind. Ich setze mich zu Emma Lou auf das Bett und halte ihr ratlos die Augen zu. Weil man das wohl so macht, wenn Kinder zuschauen, wie die eigene Mutter den Ziehvater niederschlägt. Stopp! Hör auf! Hör auf! Setz dich hin! Hör auf! Willst du da nichts dagegen machen, Karl? Wir haben eine Krise. Das ist nur eine Krise. Wir brauchen eine Gemeinsamkeit. Etwas, das uns zusammenschweißt. Ein Erlebnis, ein Geheimnis. Irgendwas, das eben nur wir haben. Um wieder abhängig voneinander zu werden. Und was soll das sein? Nora, du weißt, was das sein soll. Du weißt schon, wie damals. Ein Mord. Das war kein Mord. Natürlich war es das. So, mir reicht's. Wir gehen jetzt. Diese Vegan-Tussi von vorhin. Mit der könntest du doch schlafen, Jonas. Dann wären die beiden schön hier eifersüchtig. Du würdest auf Knien um Verzeihung bitten und ich würde Rache schwören. Schon haben wir ein Motiv. Gemeinsame Rache. Das ist sexy. Das ist Broadway. Karl sieht uns an. Jeden Einzelnen. Ich bemerke zum ersten Mal die dunklen Ringe unter seinen Augen. Ich sehe zum ersten Mal, dass der Haaransatz über die Jahre weiter nach oben gekrochen ist. Man kann das Ganze doch strategisch angehen. Wir brauchen nur einen Plan. Aber ich weiß, dass wir beide nie diejenigen mit den Plänen gewesen waren. Karl war nichts weiter als der große Bruder, der irgendwann die Rolle der Mutter angenommen hatte, nachdem diese nicht mehr in der Lage war, sich um uns zu kümmern. Maya war es, die den Plan hatte, immer gehabt hatte, bis das Graue kam und sie verschluckte und nichts hinterließ als die aussichtslose Notwendigkeit, sie irgendwie zu ersetzen. Denn das Graue zerrte Maya von uns und spülte sie langsam, innerhalb von Wochen und Monaten, fort. Als sei sie nie da gewesen. Sie sagte es eines Morgens, als ich vor ihrer Tür stand, um die Party unter der Autobahnbrücke zu planen. Ich kann heute nicht, sagte sie. Das war albern, denn heute sollte die größte unserer Partys stattfinden. Du musst aber. Komm. Thomas wartet auf die Bestellung. Ich kann nicht, sagte sie noch einmal. Sehr nachdrücklich, sagte sie es. Ich sah an ihr vorbei in den Hausflur. Nach einer Weile holte sie nochmal tief Luft, als wäre das Sprechen plötzlich wahnsinnig anstrengend. Als ob alles grau wäre. Ich kann es nicht besser beschreiben. Als ob alles grau wäre. Ob wir Sangria bräuchten und wie viel, fragte ich sie. Ob wir den Eintritt hochstocken sollten, weil mittlerweile auch die aus der 10. und 11. zu unseren Partys kamen. Ich war extra zu ihr gefahren mit dem Fahrrad. Ans Telefon ging sie seit 2 Tagen nicht mehr. Dann muss es weg, das Graue, sagte ich. Tut dir was weh? Fragte ich. Nein. Also nein, nicht so richtig. Aber irgendwie schon, sagte Maya und umschlang ihren Oberkörper. Sie wippte leicht von vorne nach hinten und ich wurde wütend. Ich war wütend, weil sie Schmerzen hatte Und dann wurde ich wütend, weil ich wütend auf Maya war. Und das passierte sonst nie. Ich sagte ihr, dass wir die Party jetzt eben alleine organisieren würden. Wir sie dann aber auch nicht finanziell beteiligten. Und dass das Graue vielleicht ihr schlechtes Gewissen sei. Weil sie ihre besten Freunde hängen ließ. Na los, komm, Emmalou. Nein, nein, nein, nein, was soll das denn? Jonas, setz dich hin und überleg dir, was du da tust. Dass Leonie da bleibt, das ist ja wohl klar. Soll ich mit? Aber ihr seid meine Freunde. Freunde würden dich wahrscheinlich darauf hinweisen, dass deine Schildkröte seit Tagen tot ist. Ich stehe auf, greife nach Karls Autoschlüsseln und schlage die Tür hinter mir zu. Ich habe an uns geglaubt, weil die Alternative war, nicht an uns zu glauben. Alles, was jetzt kommen wird, kenne ich schon. Den Trennungsschmerz, von dem ich weiß, dass er vergeht. Die Eifersucht, von der ich weiß, dass sie böse ist. Ich kann jeden Millimeter des Schmerzes erklären. Es wird wochenlang wehtun. Ich steige in den Ford und fahre aus der Einfahrt. Hinter dem beleuchteten Fenster sehe ich die Schatten von Leonie, Karl und Jonas. Einer der Schatten gestikuliert wild. Ich weiß, dass es Karl ist. Das wird jetzt noch ein paar Minuten so gehen. Schlussendlich wird Leonie mit Jonas und Emmalou das Haus verlassen. Als das, was sie sind. Eine Familie. Eine ganz normale, kaputte Familie. Mit einem ganz normal kaputten, leiblichen Kind. Ich lasse das Fenster herunter, greife nach 390 Gramm neben mir und schleudere sie so fest ich kann bis über die Leitplanke. Wir kommen. Von Ronja von Rönne. When I lost my mind. Mit Birte Schnöing, Stefan Haschke, Marie Löcker, Daniel Axt, Josephine Israel, Paul Behren, Julian Greis und Benjamin Morik. Technische Realisation Nicole Graul und Dominik Blech. Regieassistenz Mara May und Elia Stengel. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilmann. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018. My only.